von langer Hand und planmäßig vorbereitet worden. Und wenn man sich heute darüber wundert, dass wir die Gesetze sozusagen aus dem Ärmel schütteln, das ist kein Wunder, denn wir brauchen ja nur die Gesetzlichkeit unserer eigenen Bewegung auf den Staat zu übertragen. Diese Revolution kam nicht von oben, sie ist von unten hervorgebrochen. Sie ist nicht diktiert, sondern das Volk selbst hat sie gewollt. Sie ist deshalb im besten Sinne des Wortes der Vollzug des Volkswillens. Und die Männer, die diese Revolution organisiert, mobilisiert und durchgeführt haben, stammen aus allen Schichten, Ständen und Berufen des deutschen Volkes. Hier steht der Arbeiter neben dem Bürger, der Student neben dem Soldaten und dem Jungarbeiter. Hier steht der Intellektuelle neben dem Proletarier. Ein ganzes Volk ist aufgestanden. Das aber unterscheidet diese Revolution von der Revolte im November 1918. Damals brach der Materialismus durch. Der Marxismus behauptete das Feld. Die Kräfte des Untermenschentums haben das politische Terrain erobert. Und darauf folgten dann in Deutschland 14 Jahre unausdenkbarer und unbeschreiblicher materieller und geistiger Schmach. Diese Schmach haben wir alle am eigenen Leibe zu verspüren bekommen. Die verspürte jeder Arbeiter, der seinen Platz an der Maschine verlor. Die verspürte jeder Jungarbeiter, der vom Zugang zur Arbeit ausgeschlossen wurde. Die verspürte jeder Bürger, dem man den letzten Groschen aus der Tasche nahm. Die verspürte jeder Soldat, der knirschend mit den Zähnen zuschauen musste, wie man die nationale Wehrhaftigkeit und die Ehre des deutschen Volkes ungestraft mit Füßen treten durfte. Die habt auch ihr Studenten verspürt, die ihr als Vortrupp eines wirklich revolutionären deutschen Geistes von den Hochschulen heruntergetrieben wurdet. Die man euch, wenn ihr das Deutschlandlied anstimmtet oder gegen Versailles protestiertet, mit dem Gummiknüppel traktierte, die ihr 14 Jahre lang in schweigender Schmach die Demütigungen dieser Novemberrepublik über euch ergehen lassen musstet. Die Bibliotheken fühlten sich an mit dem Unrat und dem Schmutz dieser jüdischen Asphaltliteraten. Anstatt dass in Deutschland eine deutsche Erziehung den deutschen Menschen erzog und anstatt dass von den Kanzeln der Universitäten wirkliche Volksführer dem Geist der Zeit das Wort redeten, verschanzte sich die hohe Wissenschaft hinter den Paragraphen und hinter den Aktenbündeln und hinter den Pandekten. Und während die Wissenschaft vom Leben allmählich sich isoliert und abschneiden ließ, hat das junge Deutschland längst schon einen neuen und fertigen Rechts- und Normalzustand wiederhergestellt. Dieser Rechts- und Normalzustand, dessen Träger wir in der Oppositionsbewegung waren, der ist nun mit der Übernahme der Macht durch uns auch der Rechts- und der Normalzustand unseres Staates geworden. Die Bewegung, die damals den Staat brannte, ist jetzt in den Staat hineinmarschiert. Ja, mehr noch, sie ist selbst Staat geworden. Und die Männer, die damals diese Bewegung gegen den Staat führten, sie sind jetzt die Inhaber der Staatsgewalt. Und damit hat der deutsche Geist eine ganz andere Wirkungsmöglichkeit bekommen. Damit ist das revolutionäre Tempo, der revolutionäre Elan und die revolutionäre Durchschlagskraft, die die deutsche Jugend in den vergangenen 14 Jahren beseelte, nun zum Tempo und zum Elan und zur Durchschlagskraft des ganzen Staates geworden. Man täusche sich nicht. Revolutionen, wenn sie echt sind, machen nirgends Halt. Es gibt keine Revolutionen, die nur die Wirtschaft oder nur die Politik oder nur das Kulturleben reformierten oder umstürzten. Revolutionen sind Durchbrüche neuer Weltanschauungen. Und wenn eine Weltanschauung wirklich Anspruch erheben kann auf diesen Titel, dann kann sie sich nicht damit begnügen, ein Gebiet des öffentlichen Lebens umstürzen, umzuwälzen, sondern er muss der Durchbruch dieser Weltanschauung das ganze öffentliche Leben erfüllen. Es darf davon kein Gebiet unberührt bleiben. So wie sie die Menschen revolutioniert, so revolutioniert sie die Dinge. Und am Ende wird dann Masse, Volk, Staat und Nation ein und dasselbe geworden sein. Darüber aber sind wir geistigen Menschen uns klar. Machtpolitische Revolutionen müssen geistig vorbereitet werden. An ihrem Anfang steht die Idee. Und erst wenn die Idee sich mit der Macht vermählt, dann wird daraus das historische Wunder der Umwälzung emporsteigen. Ihr jungen Studenten, seid Träger, Vorkämpfer und Verfechter der jungen revolutionären Idee dieses Staates gewesen. Und so wie ihr in der Vergangenheit das Recht hattet, den falschen Staat, den Unstaat zu verrennen und niederzuwerfen, so wie ihr das Recht hattet, den falschen Autoritäten dieses Unstaates euren Respekt und eure Achtung zu versagen, so habt ihr jetzt die Pflicht, in den Staat hineinzugehen, den Staat zu tragen und den Autoritäten dieses Staates neuen Glanz, neue Würde und neue Geltung zu verleihen. Ein Revolutionär muss alles können. Er muss ebenso groß sein im Niederreißen der Unwerte wie im Aufbauen der Werte. Wenn ihr Studenten euch das Recht nehmt, den geistigen Unblas in die Flammen hineinzuwerfen, dann müsst ihr auch die Pflicht auf euch nehmen, an die Stelle dieses Unrates einem wirklichen deutschen Geist die Gasse frei zu machen. Der Geist lernt sich im Leben und in den Hörsälen. Und der kommende deutsche Mensch wird nicht nur ein Mensch des Buches, sondern auch ein Mensch des Charakters sein. Und dazu wollen wir euch erziehen. Jung schon den Mut zu haben, dem Leben in die erbarmungslosen Augen hineinzuschauen. Die Furcht vor dem Tode zu verlernen, um vor dem Tode wieder Ehrfurcht zu bekommen. Das ist die Aufgabe dieses jungen Geschlechts. Und deshalb tu dir gut daran, um diese mitternächtige Stunde den Ungeist der Vergangenheit, den Flammen anzuvertrauen. Das ist eine starke, große und symbolische Handlung. Eine Handlung, die vor aller Welt dokumentieren soll. Hier fing die geistige Grundlage der Novemberrepublik zu Boden. Aber aus diesen Trümmern wird sich siegreich erheben der König eines neuen Geistes. Eines Geistes, den wir tragen, den wir fördern und den wir das entscheidende Gewicht kehren und die entscheidenden Züge aufprägen. So bitte ich euch denn, meine Kommilitonen, hinter das Reich und hinter seine neuen Autoritäten zu treten. So bitte ich euch, diese Fahnen der Arbeit und der Pflicht und der Verantwortung zu weihen. So ersuche ich euch, in diesen Flammen nicht nur das Symbol des Niedergangs der alten Epoche, sondern auch des Aufstiegs der neuen Epoche zu erkennen. Ihr habt schon früh dem Leben ins Auge blicken müssen und wenige nur von euch sind von Glückstüchern so gesegnet, dass sie ungestört und in reichstem Frieden sich dieses Leben erfreuen könnten. Ihr braucht nicht darüber zu klagen, denn wenn dieses junge Geschlecht auch arm geworden ist, an materiellen Werten, gewonnen aber hat es an der Seele. Ich glaube, niemals war eine junge studentische Jugend so berechtigt wie diese, stolz auf das Leben, stolz auf die Aufgabe und stolz auf die Pflicht zu sein. Und niemals hatten junge Männer so wie jetzt das Recht, die Tourist von Hüttung auszurufen, oh Jahrhundert, oh Wissenschaften, es ist eine Lust zu leben. Vor diesen Aufgaben stehen wir nun. Ihr habt in den gewaltigen Kundgebungen der vergangenen Wochen und Monate über alle Unterschiede hinweg dem Arbeiter, dem Kameraden der Hand in den Fabriken und an den Stempelstellen die Hand gereicht. Die Barrieren, die uns ehedem trennten, sind niedergerissen. Volk hat wieder zu Volk gefunden. Und wenn die Alten das nicht verstehen, wir Jungen haben es schon durchgeführt. Wenn ihr mit dem Arbeiter dasselbe braune Ehrenkleid tragt und wenn ihr, ohne dass man den Unterschied erkennen könnte, in derselben Reihe und im selben Glied marschiert, dann bringt ihr damit für alle Welt sichtbar zum Ausdruck, dass in Deutschland die Nation sich innerlich und äußerlich wieder geeinigt hat. Das Alte liegt in den Flammen. Das Neue wird aus der Flamme unseres eigenen Herzens wieder emporsteigen. Wo wir zusammenstehen und wo wir zusammengehen, da fühlen wir uns dem Reich und seiner Zukunft verpflichtet. Und wie so oft in den Zeiten, da wir noch in der Opposition kämpfen, so auch jetzt, da wir die Macht und damit die Verantwortung in Händen halten, schließen wir uns zusammen in einem Gelöbnis, in dem Gelöbnis, das wir so oft aus tiefster Qual früher, als wir um die Macht kämpften, in den abendlichen Himmel hinaufgeschickt haben. In demselben Gelöbnis, das heute wieder unter diesem Himmel und umleuchtet von dieser Flamme ein Schwur sein soll, das Reich und die Nation und unser Führer Adolf Hitler, heil! Heil! Heil! Heil! Heil! Heil! We'll be right back. Eines liberalen Zeitalters lädt zur Nachfolge die internationale Idee des marxistischen Sozialismus ein. Und diese wieder mündet im anarchischen Chaos oder in der kommunistischen Diktatur. da die Grundsätze und Prinzipien des Aufbaus einer tausendjährigen Völkergemeinschaft erst einmal zerbrochen sind, folgt diese Ordnung ihren Grundsätzen und Prinzipien nach. Es ist ein grandioses und schauriges Spiel, das sich vor unseren Augen abrollt. Das Henrichswolf scheint über die Welt zu rasen. In einem wilden Kriege kämpfen Völker und Rassen, ohne im Einzelnen zu wissen, wofür. Revolutionen erschüttern die Staaten und anstelle der Verehrung des Kreuzes einer tausendjährigen Kulturepoche ertönt die Proklamation der Absetzung Gottes. In diesem wüsten Chaos des Sterbens und Gebärens hat unser Volk die schwerste Not getroffen. Seit seinem Eintritt in die Weltgeschichte, das heißt, seit der uns heute noch feststellbaren Einflussnahme dieses Volkes auf die Geschichte der alten Welt, ist seine Geschichte mit die Weltgeschichte gewesen. Deutschland ist im Guten und Schlimmen seit bald 2000 Jahren als Volk und Raum gekettet an die Friedensarbeit einer menschlichen Entwicklung genauso wie an ihre Katastrophen. Es hat an allem in irgendeiner Form und in irgendeinem Umfang teilgenommen und teilnehmen müssen. Und es stand daher auch in der Krise der letzten anderthalb Jahrhunderte fast stets in einem Brennpunkt des Geschehens. Als im November 18 der marxistische Stoß auf unser Volk traf, war sein Fall oder seine Standhaftigkeit entscheidend für eine Weltentwicklung von unvorstellbarem Ausmaß. Nur der Unverstand geistiger Zwerge kann sich einbilden, dass eine Bolschewisierung Deutschlands für die andere Welt keine andere Bedeutung gehabt haben würde, als dass man dann eben statt mit Deutschen, mit Kommunisten hätte sein Auskommen finden müssen. Und so wie sich aber früher schon die Völker- und Rassenstöße aus dem unermesslichen Osten in Deutschland brachen, so ist auch dieses Mal unser Volk der Wellenbrecher einer Flut geworden, die Europa, seine Wohlfahrt und seine Kultur unter sich begraben hätte. Die nationalsozialistische Revolution wäre nie gelungen, wenn sie nicht aus weltanschaulichen Grundlagen käme. Damit aber wäre sie nicht nur das äußere Lebens- und Machtbild des deutschen Volkes verändern, sondern auch seiner kulturellen Gestaltung einen neuen Ausdruck verleihen. Denn durch eine solche Entwicklung unser Volk den Weg zu einer selbstsicheren Ausprägung seiner politischen und sonstigen Werte gefunden hat, dann auch zur Offenbarung seiner ihm innewohnenden kulturellen Kräfte. Seit mit dem Ausgang des Mittelalters zur nationalen Zerrissenheit der Völker durch die geistige Wirrnis kam, wurde auch der Ausdruck ihrer Kultur verworren und zerrissen. Die vom jüdischen Intellektualismus der Nationen eingeimpften oder aufoktroyierten, rassisch unbegründeten und daher fremden Lebens- und Konstruktionsideen führten nicht nur äußerlich zu artfremden, wurzellosen Staats-, Lebens- und Gesellschaftsformen, sondern auch innerlich zu einer vollständigen Haltlosigkeit in kulturellen Fragen. Anstelle eines festen Lebensbildes trat die Mode. Anstelle einer gesunden, weil im eigensten inneren Wesen verankerten Kulturempfindung und Kunstauffassung der mechanisch kopierte Stil. Geistig und kulturell wurden die Jahrtausende einer halbwegs gesunden Menschheitsentwicklung durchgestöbert und ausgeplündert, um einer an sich selbst irregewordenen, unsicheren und damit unfruchtbaren Zeit eine ebenso oft fremde wie veränderliche kulturelle Larve fortzubinden. Ein wildes Durcheinander von tiefst empfundenem und mechanisch kopierten, von genial verarbeitetem und frech vorgetäuschtem prägt diesem Zeitalter den Stempel der Entartung auf. Ein allgemeines Furioso der Anarchie. Wenn der Nationalsozialismus auf gewissen Lebensgebieten so schnell zu erfolgreichen Resultaten kommen konnte, dann deshalb, weil es verhältnismäßig leicht war, den verschiedenen Kraftströmen im Körper unseres Volkes nachzuspüren, sie zu ordnen und wirksam werden zu lassen. Es ist aber unendlich schwer, eine solche methodische Untersuchung auf dem Gebiet durchzuführen, auf dem der Gesamtausdruck des kulturellen Lebens nicht einem einzelnen bestimmten Rassenkern zugeschrieben werden kann. Wenn wir die Reihenfolge der Künste ihrem primitivsten Ursprung nach als Tanz, Musik, Baukunst, Plastik und Malerei annehmen wollen, dann erscheint es uns fast unmöglich, auf einer Rassenwurzel die Gesetze für alle abzuleiten. Und dennoch wird parallel der Verschmelzung dieser Rassenkerne zu einem Volk auch auf diesen Gebieten eine Verbindung und damit Übereinstimmung sichtbar werden. Wenn wir von einer ernsten Aufgabe unserer Kulturförderung sprechen wollen, da kann es zunächst die sein, das zu pflegen, was schon bisher bester Ausdruck unseres Wesens oder zumindest von geschichtlich aus unserem Volk nicht wegzudenkender Bedeutung ist. Dieser Respekt vor der Vergangenheit bedeutet nicht in allen Einzelheiten eine Identifizierung mit ihr. So wenig als die Achtung vor den geschichtlichen Leistungen der Vorfahren in jedem Falle ihrer Billigung gleichzusetzen ist. Es ist daher schärfstens zu unterscheiden zwischen der Erhaltung und Pflege des altehrwürdigen künstlerischen Hausrates einer Nation und der Verwendung einzelner Teile oder Elemente für den Weiterbau des kulturellen Lebens in der Zukunft. Es ist daher die erste Aufgabe einer neuen deutschen Kunstentwicklung, die Stilverkrampfung aufzulocken und insbesondere die Erkenntnis zu fördern, dass es nicht wichtig ist, einer rein konstruktiv wirkenden künstlerischen Manie zu verfallen, sondern dass wir vielmehr die schöpferische Kraft der Nation von solchen Manieriertheiten zu befreien haben. Dies ist kein Rezept, nach dem jeder Durchschnittswurm nun großer Künstler werden kann, sondern nur die Voraussetzung, um das wirklich geborene Genie nicht im Prokrust des Weltalters Stilgesetze verkümmern zu lassen. Die nationalsozialistische Bewegung hat daher heute zwei Gefahren zu überstehen. Erstens, ihr droht es, dass sich plötzlich jene Kunstverderber in Begeisterung zur Verfügung stellen, die glauben, dass man eine neue Wahrheit nicht in bisher schon gebräuchlichen Wörtern ausdrücken darf. Das heißt, jene ängstlichen Stammler, die als einziges Motto für ihr künstlerisches Wirken nur das Gebet kennen, Neues um jeden Preis. Da es nun keine neue Erkenntnis gibt, die sich nicht irgendwie aufbaut auf den Beiträgen und Erfahrungen der Vergangenheit, so gibt es auch keine neue Kunst ohne Zuhilfenahme der schönsten und besten Formerkenntnisse, blutmäßig leichte Art der Vorfahren. Der Stümper wird eine moderne Kirche in einen griechischen Tempel bauen. Der impotente, aber eitle Angsthase sieht dazu bei dem Gedanken, eine Säule an einem neuen Bau zu verwenden. Der souveräne Geist jedoch wird tief hineingreifen in die Gesamtsumme einer artmäßig verwandten Kulturleistung der Jahrtausende und wird dennoch seinen künstlerischen Willen und Wollen geschlossenen Ausdruck verleihen. Das ganze Kunst- und Kulturgestatter von Kopisten, Futuristen, Dadaisten und so weiter ist weder rassisch begründet noch folglich erträglich. Es ist höchstens als Ausdruck einer Weltanschauung zu werken, die von sich selbst zugibt, dass die Auflösung aller bestehenden Begriffe aller Völker und Rassen, ihre Vermischung und Verpanzung, höchstes Ziel ihrer intellektuellen Urheber und Führer gilt es. Mit der angeborenen naiven Unbekümmertheit versucht diese kulturelle Ergänzung der politischen Destruktion, als ob nichts geschehen wäre, den neuen Staat mit ihrer Steinzeitkultur zu beglücken. Es kann nicht die Aufgabe sein, einer nationalsozialistischen Kunsterziehung Genies zu züchten, die nur die Vorsehung den Völkern schenkt, als vielmehr das vorhandene Kulturgut so wie den unverdorbenen und gesunden Instinkt unserer Bewegung in Schutz zu nehmen vor diesen Räubern und Einbrechern einer fremden Staats- und Kulturauffassung, sofern es sich nicht überhaupt um Schwindler handelt. Und das muss eindeutig und klar ausgesprochen werden. Nicht nur die politische, sondern auch die kulturelle Linie der Entwicklung des Dritten Reiches bestimmen, die, die es geschaffen haben. Und diese Scharlatane täuschen sich, wenn sie meinen, die Schöpfer des Neuen Reichs wären vielleicht albern oder ängstlich genug, sich von ihren Geschwätzen nebeln oder gar einschüchtern zu lassen. Sie werden sehen, dass die vielleicht größte kulturelle und künstlerische Auftragserteilung aller Zeiten über sie so zur Tagesordnung hinweggehen wird, als ob sie nie existiert hätte. Zum Zweiten aber muss der nationalsozialistische Staat sich verwahren gegen das plötzliche Auftauchen all jener Rückwärtse, die meinen, eine deutsche Kunst mit Behagefrieden aus der grausen Welt ihrer eigenen romantischen Vorstellungen der nationalsozialistischen Revolution als verpflichtendes Erbteil für die Zukunft mitgeben zu müssen. Sie waren niemals Nationalsozialisten gewesen. Und weder hausten sie in den Einsiedeleien einer von Juden stets als lächerlich empfundenen germanischen Traumwelt, oder sie trabten fromm und biede mitten der Heilscharen einer bürgerlichen Renaissance. Sie haben es nie der Mühe wert gefunden, sie mit dem nationalsozialistischen Gedankengut vertraut zu machen. Im Gegenteil, sie pflegten von der Höhe der Sprossen ihres bürgerlichen Parteistalls nur mitleidvoll herabzublicken auf das unangenehme, tumultöse Leben und Treiben der nationalsozialistischen Unruhestifter. So ist es ihnen ganz entgangen, dass der Nationalsozialismus auf blutmäßig fundierten Erkenntnissen und nicht auf altertümlichen Überlieferungen beruht. Als sie daher nach unserem Sieg eilfertig von ihren Leitern herunterstiegen, um sich der ja ohnehin nur durch Trommelwirbel mobilisierten nationalsozialistischen Bewegung als politische Köpfe und Strategen anzutragen, fällt ihnen jede Vorstellung über die Größe der Umwälzung, die sich unterdessen im deutschen Volk vollzogen hat. So offerieren sie heute Bahnhöfe in originaldeutschem Renaissance-Stil, Straßenbenennungen und Maschinenschrift in gotischen Lettern, Liedertexte frei nach Walter von der Vogelweide, Modeschöpfung nach Gretchen und Faust, Bilder nach der Art des Trompeters von Säckingen, Biedenhände und Armbrust, aber womöglich als Wehren als Waffen. Sie... Sie haben keine Ahnung davon, dass Deutschsein klar sein heißen könnte. Sonst würden Sie sich besser als Versteinerungen in die Museen zurückziehen. Denn als aufdringliche Geister die Mitwälder kauen zu lassen. Weil Sie die Gesamtleistungen der Vergangenheit auf das Tiefste respektieren, bilden Sie sich ein, dass wir alles aus ihr auch für die Zukunft angewandt sehen. Nein, meine verehrten Herrschaften, wir wissen, dass unsere Vorfahren in ihren Zeiten schon durch ähnliche böse Geister geplagt worden sind, wie wir sie noch heute in letzten Überresten sehen. So wie wir auch in unserem übrigen Leben dem deutschen Geist die freie Bahn zu seiner Entwicklung gaben, können wir auch auf dem Gebiet der Kunst nicht die Neuzeit zugunsten des Mittelalters vergewaltigen. Eure vermeintliche gotische Verinnerlichung darf schlechten das Zeitalter von Stahl und Eisen, Glas, Beton, von Frauenschönheit und Männerkraft, von hochgehobenem Haupt und rassigem Sinn. Was 1000 Jahre lang gefesselt wurde, wird zum Heil und zur Gesundheit unseres Volkes unter anderem wieder frei. Der Adel des menschlichen Körpers ist seiner Vergewaltigung und Verkümmerung ledig geworden. Eine neue Welt der Schönheit kündigt sich an. Die Menschen aber wollen einem Gott nicht weniger dankbar sein für all das, was er geschaffen, weil sie die Herrlichkeit und ewige Weisheit seiner Werke nun wieder offen vor Augen sehen. Der Nationalsozialismus Der Nationalsozialismus lebt nicht in der Düsterkeit eurer Vorurteile. Wir sind glücklich genug zu wissen, dass zwischen den Spritzzeichen eines Griechentums und den Runen unserer Vorfahren eine sichtbare Übereinstimmung in der großen Stilempfindung besteht. Wir sehen wieder bewundernd auf die großen Völker des Altertums, auf ihre Leistungen, auf den Gebieten der menschlichen Kultur und in Sonderheit der Kunst. Als Völker sind sie uns ferne. Als Mitglieder der indogermanischen Rassengemeinschaft aber stehen sie uns ewig nach. Die Behauptung, dass solches Denken aber dann unchristlich wäre, weisen wir lachend zurück. Denn ausgehend von der antiken Kulturwelt über das romanische Zeitalter und die Gotik hinweg durchlief das Christentum Renaissance, Barock und Rokoko und predigt heute in sogenannten modernen Tempeln, in denen künstlerisch wir Nationalsozialisten oft nur eine Verhöhnung der ewigen Schönheit Gottes zu sehen vermögen, ohne dass sie... ohne dass dies ersichtlich dem Christentum Abbruch getan hätte. Nein, es gibt keine Begründung, womit diese kulturellen Museumswächter ihren Angriff gegen das heutige Reich rechtfertigen könnten. Und was für die kulturellen Bolschewisten gilt, gilt daher auch für sie. Das kommende Reich wird die Züge des Geistes derer tragen, die es schufen, und nicht jener, die es nicht erfassen und nicht verstehen. Das künstlerische Schaffen eines produktiven Zeitalters kennt keinen Stil. Es findet aus blutmäßig verwandten alten oder aus weltanschaulich verbundenen Zeiten und wenigen assimilierten Fremden die Brücke zu den neuen Aufgaben, den neuen Stoffen, den hygienischen Erforderungen, sowohl als den die Zeit bewegenden Erkenntnissen. Von Gott begnadete schöpferische Geister gestalten die Formen, um nach jahrhundertelanger solcher Entwicklung endlich zu einem Gesamtausdruck des kulturellen und künstlerischen Lebens zu führen, der dann einer späteren, schöpferisch wieder impotent gewordenen Nachwelt ruhig als Stil dieser Zeit und dieses Volkes erscheinen mag. Diese Genies aber, und sie allein sind die von der Vorsehung der Menschheit geschenkten und geschickten Verkünder der Schönheit und Würde, brauchen keine Bevormundung und keine Rezepte. Sie werden wachsen mit ihren höheren Zwecken. Und unsere Pflicht im neuen nationalsozialistischen Reich ist es, dann, wenn Gottes Gnade in einem solchen Menschen sichtbar wird, sich nicht mit der Erkenntnis dieser Daten zu begnügen und weiterzusuchen, sondern dem auch die Aufträge der Nation zu geben. Sie werden dann ihren Dank abstatten durch Werke, die unseres Wesens und Geistes würdig sind. Durch sie wird die Kunst wieder in die lebendigste Beziehung gebracht werden zum Volk, seinem Lachen, seinen Sorgen und seiner Sehnsucht. Sie werden aus dem Theater schaffen die Bühne der großen, tragischen und heiteren Charakterisierung des Lebens. Sie werden uns in den Statuen die ganze Vollendung zeigen dessen, was als schönstes, wissen und lebt und erstrebenswertes Vorbild ist. Sie werden unsere Städte erlösen aus der Verworrenheit der tausendfältigen Niederschläge, brennenden Geistes der vergangenen Zeit und Gegenwart und ihnen den gewaltigen Tempel unseres Willens und unserer Kraft aufregen. Sie werden die Tempel Gottes und die Bauten der Gemeinschaft symbolisch erheben über den Durchschnitt der Behausungen des Individuums. Sie werden in Tönen wiederklingen lassen die Seele und in den Steinen verewigen unsere Geist. Sie werden dann wieder singen und sagen von einer Zeit, die groß war, weil sie Größtes zu gestalten sich unterfing. Und gerade was den kleinen Geistern von heute als Aufgabe und Wollen fantastisch erscheint, wird einst mit der Liebe der Götter belohnt, die sich Gene erringen, die tapferen Herzen das scheinbar Unmögliche fordern.